Am 18. Januar berichtete Newsies von Südkorea darüber, dass ein ehemaliger Professor einer Universität im Bezirk Gyeonggi den Präsidenten Kim Il-sung hoch verehrte. Der Professor, der im Jahr 2006 die Erinnerungen von Präsidenten Kim Il-sung mit dem Jahrhundert las, begann seitdem das Studium der Juche-Ideologie. Von März 2009 bis September 2012 stellte er ins Internet 30 Beiträge über die geniale Weisheit von Präsidenten Kim Il-sung und die hervorragende Leitung der Koreaner durch ihn. Außerdem veröffentlichte er auch die Beiträge über die Juche-Ideologie und die Songun-Politik. Die südkoreanische Sicherheitsbehörde, die ihn für einen Dorn im Auge hielt, klagte ihn wegen des Verstoßes gegen das Sicherheitsgesetz beim Gericht an.